Am 16. Januar 2024 zeigte die Taz, dass auch Hans-Ulrich Kopp bei dem Treffen im Landhaus Adlon im November letzten Jahres dabei war. Die Junge Freiheit organisierte Sommeruniversitäten zusammen mit der rechten Burschenschaft Danubia München. Schirmherr war der CDU-Politiker Heinrich Lummer aus Berlin. Die Junge Freiheit tat sich besonders in der publizistischen Auseinandersetzung um die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung hervor. Diese Ausstellung brach mit einem Tabu, das jahrelang die Bundesrepublik geprägt hatte. Laut gängiger Meinung waren für die Verbrechen der Nazizeit nur die führenden Nationalsozialisten und vielleicht die SS verantwortlich, der einfache Soldat aber habe im Zweiten Weltkrieg lediglich seine Pflicht getan. Es gab die Erzählung von der sauberen Wehrmacht. Die Wehrmachtsausstellung räumte damit auf. Die Stiftung hinter der Ausstellung hatte Jan-Philipp Remzma gegründet, ein Spross der in die Nazizeit tief verstrickten Unternehmerdynastie und des gleichnamigen Tabakkonzerns. Mit dem Siegeszug der AfD konnte die Junge Freiheit ihre Auflage vergrößern. Sie liegt jetzt bei knapp 28.000 Exemplaren. Seit 1993 ist sie eine Wochenzeitung und sitzt jetzt in Berlin. Stein versuchte über Jahre mäßigend auf die Partei einzuwirken und galt als Gegner des rechtsextremen Björn Höcke aus Thüringen. Bei der Bewertung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine durch die Junge Freiheit hat vor allem Stein als Chefredakteur eine andere Position als die AfD. Allerdings scheinen diese Differenzen für Stein keine allzu große Rolle zu spielen, denn er fordert, dass diese AfD, die nun von Ideologen wie Höcke dominiert wird und sich an Russland orientiert hat, zum politischen Partner der Union werden müsse. Stein rechnet nach Meinungsumfragen in seinen Postings auf X, ehemals Twitter, immer wieder die Stimmen der CDU/CSU und die der AfD zusammen, wobei er dabei offenbar nicht zur Kenntnis genommen hat, dass die Kras, Höckes und Krupallas schon lange gegen die Westbindung sind und so nichts mehr mit der Union eines Kohl, Strauß oder Adenauer zu tun haben. Hier kommt noch hinzu, dass das AfD-Vorstandsmitglied Kra die CDU als Volkspartei vernichten will. Am 26. August 2023 postet Kra sein Interview bei dem NDR-Magazin Panorama auf TikTok, Zitat: Der europäische Vergleich zeigt, dass die politische Rechte nur dann zum Erfolg kommt, wenn die Christdemokraten verschwinden. Von daher setze ich nicht auf die CDU, ich setze auf die Implosion der CDU. Zitat Ende. Auf Nachfragen des Journalisten bestätigt Kra, dass die Zerstörung der CDU sein Hauptziel ist. Insofern bleibt die CDU der strategische Hauptgegner.